Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Nachdem ich glaube beim Huawei Mate auf den Bildern den neuen Food Mode in der Kamera gesehen habe, also einen speziellen Modus, der geeignet ist für Food Photography, habe ich mich gefragt, meine Güte, warum gibt's das so eigentlich nicht auf dem iPhone? Warum das Ganze? Nun, ich muss gestehen, ich gucke mir zwar nicht so wirklich gerne Food Photography Bilder an, aber ab und zu fotografiere ich dann doch auch ganz gerne mal mein Essen und stelle es online bei Instagram unter anderem. Ja, das Problem ist jetzt gelöst. Natürlich könnt ihr auch einfach ganz normal mit der Instagram-App oder mit der Kamera-App euer Essen fotografieren und einen Filter drüber packen oder auch keinen Filter drüber packen. Oder es gibt da auch ganz schöne Ergebnisse mit der Hipstamatic-App. Es gibt jetzt allerdings eine App, die speziell für Food Photography geeignet ist, nämlich die App Foodie, die Kamera-App für deine Köstlichkeit. Und um genau die App soll es gehen. Das ist übrigens von der Line Corporation, das sind die Macher von dem Line Messenger. Ich weiß gar nicht, ist der Messenger eigentlich hier irgendwie relevant in Europa, in Deutschland? Keine Ahnung. Technische Daten der App, sie ist gratis. Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und noch einige mehr. Versionsnummer 1.0.2 liegt vor und Größe 10,8 Megabyte. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und eine Durchschnittssternebewertung kann ich euch nicht nennen. Warum? Es gibt noch nicht genügend Bewertungen. Also runterladen und bewerten. Ich lese einmal kurz die Beschreibung vor, geht ganz schnell. Die erste Wahl bei Apps, die dir im Zusammenhang mit Essen einfallen. Wähle einen Filter aus, der zu deinem Stil passt und kreiere so individuelle Food-Fotos. Du kannst deine Fotos mit den professionellen Bildbearbeitungsfunktionen der App aufpeppen und so Ergebnisse erzielen, die jedem ins Auge fallen. Über 26 spezielle Filter für Food-Fotos. Großartige Funktionen für die Fotobearbeitung, mit denen einfache Food-Bilder in einzigartige Meisterwerke verwandelt werden. Automatischer Weichzeichner-Effekt auf Grundlage des Aufnahmewinkels. Smart Guide-Funktion, mit der du Motive direkt von oben fotografieren kannst. Funktion zum Teilen der Fotos in sozialen Netzen. Ich habe großartige Bildbearbeitungsfunktionen noch gar nicht ausprobiert. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die finde, beziehungsweise ich kann natürlich auch einfach mal jetzt eingestehen, dass ich es noch gar nicht, wie gesagt, ausprobiert habe. Kann also mir ein Bild hier einfach mal auswählen, was ich gestern vom Essen gemacht habe. Und wie kann ich das dann? Naja, so großartig kann man da aber auch gar nichts mehr verändern, ne? Oder kann man mit den Filtern noch was machen? Nein. Also, gut, ich habe doch nichts übersehen. Das beruhigt mich jetzt. Ihr startet die App und ihr könnt entweder ein Bild vom Essen, was ihr schon geknipst habt, öffnen in der App und bearbeiten, Belichtung bearbeiten und Filter hinzufügen und noch so den Fokuseffekt. Darauf beschränkt sich das hauptsächlich. Oder ihr startet die App. Ihr wisst, habt das Essen vor euch oder das Getränk vor euch oder das Eis vor euch. Ja, was ihr knipsen wollt. Und dann könnt ihr das ganz einfach knipsen. Das Menü ist sehr oder das Bild ist sehr einfach aufgebaut. Unten der Auslöser, links der Button, um Bilder hinzuzufügen, rechts der Button, um Filter hinzuzufügen. Die Filter sind übrigens unterteilt, die heißen dann zum Beispiel oder M2 oder M3 oder M4 oder M5. Und dann gibt es einen Filter für Frisch und für Obst und für Eis und für Pasta und für Knuspriges und nochmal für Knuspriges und für Barbecue und nochmal für Fleisch und für Eis und für Getränke und laut dem Bild für Kaffee. Ihr könnt das Bildformat ändern und ihr könnt die LED hinzuschalten vom iPhone. Ihr könnt das Bildformat ändern von 1:1 zu 3:4 oder halt andersrum. Und dann habt ihr noch oben rechts, wie sagt man, den Tilt-Shift-Effekt, Fokus-Effekt, also dass es an der Seite so ein bisschen weich gezeichnet wird, das Ganze. Und am Rand. Dann am Rand wird es weich gezeichnet und in der Mitte ist es scharf. So rum. Meine Güte, ich sollte nicht auf Apps gucken, während ich spreche. Das lenkt dann doch etwas ab. Zusätzlich gibt es die Smart Guide-Funktion. Das hatte ich ja schon vorgelesen, mit der du Motive direkt von oben fotografieren kannst. Das sagt mir dann, wenn es gut ist und wenn ich es knipsen kann. Das Knipsen dauert ein bisschen, beziehungsweise Abspeichern dauert ein bisschen. Und die Ergebnisse sehen meiner Meinung nach aber echt schön aus. Ich muss mal schauen. Genau, ich habe ein Bild bei dem One App a Day Instagram Account natürlich hinzugefügt, und das werde ich mal einbinden heute und auch nicht vergessen, so wie ich es neulich vergessen habe, das Bild von mir bei der Masquerade App. Ich weiß, ich bin unmöglich. Wer irgendwas mit Food Photography am Hut hat, der kommt meiner Meinung nach an der Foodie-Kamera-App nicht vorbei. Ist gratis, bietet schöne Filter und die Ergebnisse sehen toll aus. Klare Download-Empfehlung meinerseits. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.